Im Bericht der AIU für 1908 heißt es auf der 299. Seite: Mit der Großloge UOBB und ihrem vortrefflichen Präsidenten Herrn Diemendorfer sind wir fortgesetzt in freundschaftlichem Verkehr geblieben. Immer mehr Logen sind kooperativ der Allianz Israélite Universelle beigetreten. The Jewish Encyclopedia, deren Inhalt wohl von der ganzen Judenschaft anerkannt wird, sagt in dem Abschnitt Bnei Bris: Kürzlich hat der Orden Arbeitsgemeinschaften mit den großen Erziehungs- und Unterstützungsgesellschaften wie der Allianz Israélite Universelle in Paris, der Jewish Colonization Association und der Israelitischen Union in Wien angekündigt. Der verstorbene Großpräsident Bruder Maretzky sagt auf der Seite 262 seiner Geschichte des Ordens Bnei Bris: Die Allianz berief eine Konferenz nach Paris für den 26. Juni 1906, an welcher Berger als Deputierter der Großloge teilnahm. Auf dieser Tagung wurden gemeinsame Schritte zugunsten der Juden in Rumänien und Galizien beschlossen. Es darf noch darauf hingewiesen werden, dass der Hilfsverein der deutschen Juden, der 1901 ins Leben trat, ganz ähnliche Ziele verfolgte wie die Allianz, wenigstens soweit es sich um Unterstützung und Forderungen der Ostjuden handelt. Die Deutsche Konferenzgemeinschaft der Allianz, wie die Zweigstelle dieser Gesellschaft hieß, war schon vor dem Kriege durch innere Zerwürfnisse dem Verfall nahe. Ihr Generalsekretär, Rabbi Dr. Wilhelm Neumann, der während des Krieges das Wort von der Partie Remis durch Berlin trug, ist jetzt Generalsekretär des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes und die Konferenzgemeinschaft ist aufgelöst. Damit tritt der Hilfsverein an die Stelle der Allianz in Deutschland. Wir stellen nun fest, dass der Großpräsident des Bnei Bris-Ordens gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Hilfsvereins ist. Auch der frühere Großpräsident Maretzky gehört seinem geschäftsführenden Ausschuss an. Nach der letzten gedruckten Mitgliederliste des Hilfsvereins für 1913 waren ferner folgende Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses zugleich Logenbrüder des Bnei Bris-Ordens. Erstens der Vorsitzende Dr. Phil E.H. James Simon in Berlin. Zweitens der stellvertretende Vorsitzende, Major der Landwehrkavallerie und Mitglied des Verwaltungsrates der Kameradschaftlichen Vereinigung des Offizierskorps der Landwehr in Berlin, Inspektion Berlin, Generalkonsul Landrau in Berlin. Drittens der stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführer Dr. Paul Nathan. Viertens der stellvertretende Vorsitzende und Landtagsabgeordnete G. Justizrat Dr. Kassel in Berlin. Fünftens Paul Lasker in Hamburg. Sechstens Justizrat Paul Mann in Stettin. Siebentens Kommerzienrat George Marx in Königsberg. Achtens Geheimoberregierungsrat Dr. Meyer in Karlsruhe. Neuntens Rabbi Dr. Rosenack in Bremen. Zehntens Rabbi Dr. Werner in München. Eine innigere Verbindung zweier Vereine ist wohl kaum denkbar. Die Behauptung, der Bnei Bris-Orden unterhalte keine Beziehungen zum Zionismus, wird schon dadurch widerlegt, dass Zionisten dem Orden angehören. In der Herzl-Nummer der Zionistischen Welt am 3. Juli 1914 schreibt der Berichterstatter aus Konstantinopel auf der Seite 701: Wir sprechen von der Sitzung der Großloge des Ordens Bnei Bris, welcher sich zu einem kleinen jüdischen Kongress auswuchs und hoffentlich der Beginn weiterer energischer Arbeit zum Wohle des orientalischen Judentums sein wird. Außer den Delegierten der Konstantinopelloge des Ordens nahmen zahlreiche Vertreter der Logen aus den Balkanländern, aus Kleinasien und Palästina an den Verhandlungen teil. Die Debatten und Beschlüsse konnten naturgemäß der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Anmerkung Reventlow, wahrscheinlich wegen ihres streng humanitären Charakters. Weiter im Text. Doch darf man sagen, dass die Tagung über den Kreis der Teilnehmer hinaus lebhaftes Interesse fand und jedenfalls der sehr notwendigen Stärkung des jüdischen Solidaritätsgefühls die besten Dienste leistete. Der amerikanische Botschafter Herr Morgenthau empfing eine Abordnung der Großloge in seiner Sommerresidenz am Bosporus. Kühn ist auch die Behauptung, in Ungarn befände sich keine Loge des Bnei Bris-Ordens. In The Jewish Encyclopedia lesen wir darüber: Inzwischen, es war die Rede von der Gründung der Großloge 8 in Deutschland, hatte das Anwachsen des Ordens in Rumänien und in Österreich-Ungarn dahin geführt, dass Großlogen in Bukarest und in Prag errichtet wurden. Die Latomia schrieb am 6. Dezember 1894: Ungarn. Der Bundesrat der symbolischen Großloge in Ungarn hat in seiner Sitzung am 21. September entschieden, dass die Mitglieder des Benabelsordens eines jüdischen Geheimbundes genauso wie die Mitglieder einer anderen konfessionellen Gesellschaft in den Bund aufgenommen werden können, wenn sie alle übrigen Erfordernisse haben. Hören wir zum Schlusse, was der Mitunterzeichnete der Berichtigung selbst darüber gesagt hat. In der Schrift »Das deutsche Judentum, seine Parteien und Organisationen«, die 1919 im Verlage der Neuen Jüdischen Monatshefte erschien, steht ein Aufsatz von Bruder Dr. Goldschmidt, der Orden Bnei Bris in Deutschland, UOBB. Darin sagt der Verfasser: Der Gesamtorden, der sich über vier Erdteile erstreckt, zählt nach Angaben, die der Zeit vor dem Kriege entstammen, 11 Distrikte. 7 in Amerika, dem Ausgangslande, 1843, einen in Deutschland, einer in Österreich, einer im Orient. Die 7 Distrikte in Amerika besitzen über 300 Logen, darunter 3 in Kanada. Der deutsche Distrikt 80, Rumänien 13, Österreich-Ungarn 14, der Orient 12 Logen. In Bulgarien sind 6 Logen, in Ägypten 3 Logen, in Palästina und Syrien 6, Serbien 1, Türkei 4, Schweiz 2, England 2, Dänemark 1. Die Judenschaft betrachtet sich bekanntlich als Lehrmeisterin der Menschheit. Ehe sie sich mit Erfolg um dieses Amt bewerben kann, muss sie zunächst lernen, Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden. In dem Aufsatz vom Bruder Dr. Goldschmidt ist dem Verfasser noch ein niedliches Geständnis entschlüpft, mit welchem wir unsere Berichtigung schließen wollen. Er ruft seinen Logenbrüdern zu: Werdet steifnackig! Mit solcher Lehre wurde der Orden die Vorschule der politischen Organisationen der Abwehr. Was die Berichtigung des UOBB bedeutet, ist nun wohl klar. Ich danke ihm besonders, dass er meinem Rat einer öffentlichen Erörterung gefolgt ist. Graf E. Reventlow.